zweites Buch, viertes Kapitel von Geschichte der Abderiten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Zweites Buch, viertes Kapitel. Kurze, doch hinlängliche Nachrichten von den abderitischen Sykophanten. Ein Fragment aus der Rede, worin Thrasyllus um die Bevogtung seines Vetters ansucht. Es gab damals zu Abdera eine Art von Leuten, die sich von der Kunst nährten, schlimme Händel so zurechte zu machen, dass sie wie gut aussahen. Sie gebrauchten dazu nur zwei Hauptkunstgriffe. Entweder sie verfälschten das Faktum oder sie verdrehten das Gesetz. Weil diese Lebensart sehr einträglich war, so legte sich nach und nach eine so große Menge von müßigen Leuten darauf, dass die Pfuscher zuletzt die Meister verdrängten. Die Profession verlor dadurch von ihrem Ansehen. Man nannte diejenigen, die sich damit abgaben, Sykophanten, vermutlich, weil die meisten so arme Schelme waren, dass sie für eine Feige alles sagten, was man wollte. Es ließe sich hier eine gelehrte Anmerkung über den Unterschied zwischen den athenischen Sykophanten und den abderitischen anbringen. Aber sie gehört nicht hierher. Genug, dass wir jetzt nicht zu Athen, sondern zu Abdera sind. Indessen, da die Sykophanten wenigstens den 20. Teil der Einwohner von Abdera ausmachten und die Leute gleichwohl nicht bloß von Feigen leben konnten, so reichten die gewöhnlichen Gelegenheiten, wobei die Rechtshändel zu entstehen pflegen, nicht mehr zu. Die Vorfahren der Sykophanten hatten gewartet, bis man sie um ihren Beistand ansprach. Aber bei dieser Methode hätten ihre Nachfolger hungern oder graben müssen, denn Betteln war in Abdera nicht erlaubt. Welches im Vorbeigehen zu sagen, das einzige war, was die Fremden an der abderitischen Polizei zu loben fanden. Nun waren die Sykophanten zum Graben zu faul, folglich blieb den meisten kein anderes Mittel übrig, als die Händel, die sie führen wollten, selbst zu machen. Weil die Abderiten Leute von sehr hitziger Gemütsart und von geringer Besonnenheit waren, so fehlt es dazu nie an Gelegenheit. Jede Kleinigkeit gab also einen Handel. Jeder Abderit hatte seinen Sykophanten. Und so wurde wieder eine Art von Gleichgewicht hergestellt, wodurch sich die Profession umso mehr in Ansehen erhielt, weil die Nacheiferung große Talente entwickelte. Abdera gewann dadurch den Ruhm, daß die Kunst, Facta zu verfälschen und Gesetze zu verdrehen, in Athen selbst nicht so hoch gebracht worden sei. Und dieser Ruhm wurde in der Folge dem Staat einträglich. Denn wer einen ungewöhnlich schlimmen Handel von einiger Wichtigkeit hatte, verschrieb sich einen abderitischen Sykophanten. Und es müßte nicht natürlich zugegangen sein, wenn der Sykophant eher von einem solchen Klienten abgelassen hätte, bis nichts mehr an ihm abzunagen war. Doch dies war noch nicht der größte Vorteil, den die Abderiten von ihren Sykophanten zogen. Was diese Leute in ihren Augen am vorzüglichsten machte, war die Bequemlichkeit, eine jede Schelmerei ausführen zu können, ohne sich selbst dabei bemühen zu müssen oder sich mit der Justiz abzuwerfen. Man brauchte die Sache nur einem Sykophanten zu übergeben, so konnte man gewöhnlicherweise des Ausgangs wegen ruhig sein. Ich sage gewöhnlicherweise, denn freilich gab es mitunter auch Fälle, wo der Sykophant, nachdem er sich erst von seinem Klienten tüchtig hatte bezahlen lassen, gleichwohl heimlich dem Gegenteil zu seinem Rechte verhalf. Aber dies geschah auch niemals, als wenn dieser wenigstens zwei Drittel mehr gab als der Klient. Übrigens konnte man nichts Erbaulichers sehen als das gute Vernehmen, worin zu Abdera die Sykophanten mit den Magistratspersonen standen. Die einzigen, die sich übel bei dieser Eintracht befanden, waren die Klienten. Bei allen anderen Unternehmungen, so gefährlich und gewagt sie auch immer sein mögen, bleibt doch wenigstens eine Möglichkeit, mit ganzer Haut davonzukommen. Aber ein abderitischer Klient war immer gewiss, um sein Geld zu kommen. Er mochte seinen Handel gewinnen oder verlieren. Nun rechteten die Leute zwar darum weder mehr noch weniger, allein ihre Justiz kam dabei in einen Ruf, gegen welchen nur Abderiten gleichgültig sein konnten. Denn es wurde zu einem Sprichwort in Griechenland, demjenigen, dem man das Ärgste an den Hals wünschen wollte, einen Prozess in Abdera zu wünschen. Aber beinahe hätten wir über den Sykophanten vergessen, daß die Rede von den Absichten des Ratsherrn Thrasyllus auf das Vermögen unsers Philosophen und von den Mitteln war, wodurch er seinen vorhabenden Raub unter dem Schutze der Gesetze zu begehen versuchen wollte. um den geneigten Leser mit keiner langweiligen Umständlichkeit aufzuhalten, begnügen wir uns zu sagen, daß Thrasyllus die Sache seinem Sykophanten auftrug. Es war einer von den geschicktesten in ganz Abdera, ein Mann, der die gemeinen Kunstgriffe seiner Mitbrüder verachtete und sich viel darauf zu gut tat, daß er, seitdem er sein edles Handwerk trieb, ein paar hundert schlimme Händel gewonnen hatte, ohne jemals eine einzige direkte Lüge zu sagen. Er steifte sich auf lauter unleugbare Fakta. Aber seine Stärke lag in der Zusammensetzung und im Helldunkeln. Demokritus hätte in keine bessern Hände fallen können. Wir bedauern nur, dass wir, weil die Akten des ganzen Prozesses längst von Mäusen gefressen worden, außerstande sind, jungen, neu angehenden Sykophanten zum Besten die Rede vollständig mitzuteilen, worin dieser Meister in der Kunst dem großen Rate zu Abdera bewies, daß Demokritus seines Vermögens entsetzt werden müsse. Alles, was von dieser Rede übrig geblieben, ist ein kleines Bruchstück, welches uns merkwürdig genug scheint, um zur Probe, wie diese Herren eine Sache zu wenden pflegten, ein paar Blätter in dieser Geschichte einzunehmen. Die größten, die gefährlichsten, die unerträglichsten aller Narren, sagte er, sind die resonierenden Narren. Ohne weniger Narren zu sein als andere, verbergen sie dem undenkenden Haufen die Zerrüttung ihres Kopfes durch die Fertigkeit ihrer Zunge und werden für weise gehalten, weil sie zusammenhangender rasen als ihre Mitbrüder im Tollhause. Ein ungelehrter Narr ist verloren, sobald es so weit mit ihm gekommen ist, dass er Unsinn spricht. Bei dem gelehrten Narren hingegen sehen wir gerade das Widerspiel. Sein Glück ist gemacht und sein Ruhm befestiget, sobald er Unsinn zu reden oder zu schreiben anfängt. Denn die meisten, wiewohl sie sich ganz eigentlich bewusst sind, dass sie nichts davon verstehen, sind entweder zu misstrauisch gegen ihren eigenen Verstand, um gewahr zu werden, dass die Schuld nicht an ihnen liegt, oder zu dumm, um es zu merken, oder zu eitel, um zu gestehen, dass sie nichts verstanden haben. Je mehr also der gelehrte Narr Unsinn spricht, desto lauter schreien die dummen Narren über Wunder, desto emsiger verdrehen sie sich die Köpfe, um Sinn in dem hochtönenden Unsinn zu finden. Jener, gleich einem durch den öffentlichen Beifall angefrischten Luftspringer, tut immer desto verwegnere Sätze, je mehr ihm zugeklatscht wird. Diese klatschen immer stärker, um den Gaukler noch größere Wunder tun zu sehen. Und so geschieht es oft, dass der Schwindelgeist eines einzigen ein ganzes Volk ergreift, und das, solange die Mode des Unsinns dauert, dem nämlichen Manne Altäre aufgerichtet werden, den man zu einer andern Zeit, ohne viele Umstände mit ihm zu machen, in einem Hospital versorgt haben würde. Glücklicherweise für unsere gute Stadt Abdera ist es so weit mit uns noch nicht gekommen. Wir erkennen und bekennen alle aus einem Munde, dass Demokritus ein Sonderling, ein Phantast, ein Grillenfänger ist. Aber wir begnügen uns, über ihn zu lachen. Und dies ist es eben, worin wir fehlen. Jetzt lachen wir über ihn. Aber wie lange wird es währen, so werden wir anfangen, etwas Außerordentliches in seiner Narrheit zu finden. Vom Erstaunen zum Bewundern ist nur ein Schritt. Und haben wir diesen erst getan? Götter, wer wird uns sagen können, wo wir aufhören werden? Demokritus ist ein Phantast, sprechen wir jetzt und lachen. Aber was für ein Phantast ist Demokritus? Ein eingebildeter, starker Geist, ein Spötter unserer uralten Gebräuche und Einrichtungen, ein Müßiggänger, dessen Beschäftigungen dem Staate nicht mehr Nutzen bringen, als wenn er gar nichts täte. Ein Mann, der Katzen zergliedert, der die Sprache der Vögel versteht und den Stein der Weisen sucht. Ein Nekromant, ein Schmetterlingsjäger, ein Sterngucker. Und wir können noch zweifeln, ob er eine dunkle Kammer verdient. Was würde aus Abdera werden, wenn seine Narrheit endlich ansteckend würde? Wollen wir lieber die Folgen eines so großen Übels erwarten, als das einzige Mittel vorkehren, wodurch wir es verhüten könnten? Zu unserem Glücke geben die Gesetze dieses Mittel an die Hand. Es ist einfach, es ist rechtmäßig, es ist unfehlbar. Ein dunkles Kämmerchen, hochweise Väter, ein dunkles Kämmerchen. So sind wir auf einmal außer Gefahr, und Demokritus mag rasen, so viel ihm beliebt. Aber, sagen seine Freunde, denn so weit ist es schon mit uns gekommen, dass ein Mann, den wir alle für unsinnig halten, Freunde unter uns hat. Aber, sagen sie, wo sind die Beweise, dass seine Narrheit schon zu jenem Grade gestiegen sei, den die Gesetze zu einem dunklen Kämmerchen erfordern? Wahrhaftig! Wenn wir nach allem, was wir schon wissen, noch Beweise fordern, so wird er glühende kohlen für goldstücke ansehen oder die sonne am mittag mit einer laterne suchen müssen, wenn wir überzeugt werden sollen. Hat er nicht behauptet, daß die Liebesgöttin in Äthiopien schwarz sei? Hat er unsere Weiber nicht bereden wollen, nackend zu gehen, wie die Weiber der Gymnosophisten? Versicherte er nicht neulich in einer großen Gesellschaft, die Sonne stehe still, die Erde überwälze sich 365 Mal des Jahrs durch den Tierkreis, und die Ursache, warum wir bei ihren Burzelbäumen nicht ins Leere hinausfielen, sei, weil mitten in der Erde ein großer Magnet liege, der uns gleich eben so vielen Pfeilspänen anziehe, wiewohl wir nicht von Eisen sind. Doch ich will gern zugeben, dass dies alles Kleinigkeiten sind. Man kann närrische Dinge reden und kluge tun. Wollte Latona, dass der Philosoph sich in diesem Falle befände. Aber mir ist es leid, dass ich es sagen muss, seine Handlungen setzen einen so ungewöhnlichen Grad von Wahnwitz voraus, dass alle Niesewurz in der Welt zu wenig sein würde, das Gehirn zu reinigen, worin sie ausgeheckt werden. Um die Geduld des erlauchten Senats nicht zu ermüden, will ich aus unzähligen Beispielen nur zwei anführen, deren Gewissheit gerichtlich erwiesen werden kann, falls sie ihrer Unglaublichkeit wegen in Zweifel gezogen werden sollten. Vor einiger Zeit wurden unserem Philosophen Feigen vorgesetzt, die, wie es ihm deuchte, einen ganz besondern Honiggeschmack hatten. Die Sache schien ihm von Wichtigkeit zu sein. Er stand vom Tisch auf, ging in den Garten, ließ sich den Baum zeigen, von welchem die Feigen gelesen worden waren, untersuchte den Baum von unten bis oben, ließ ihn bis an die Wurzeln aufgraben, erforschte die Erde, worin er stand, und, wie ich nicht zweifle, auch die Konstellation, in der er gepflanzt worden war. Kurz, er zerbrach sich etliche Tage lang den Kopf darüber, wie und welcher Gestalt die Atomen sich miteinander vergleichen müssten, wenn eine Feige nach Honig schmecken sollte. Er ersann eine Hypothese, verwarf sie wieder, fand eine andere, dann die dritte und vierte, und verwarf alle wieder, weil ihm keine scharfsinnig und gelehrt genug zu sein schien. Die Sache lag ihm so sehr am Herzen, dass er Schlaf und Esslust darüber verlor. Endlich erbarmte sich seine Köchin über ihn. »Herr«, sagte die Köchin, »wenn Sie nicht so gelehrt wären, so hätte ihnen wohl längst einfallen müssen, warum die Feigen nach Honig schmeckten. Und warum denn? Fragte Demokritus. Ich legte sie, um sie frischer zu erhalten, in einen Topf, worin Honig gewesen war, sagte die Köchin. Dies ist das ganze Geheimnis, und da ist weiter nichts zu untersuchen, dächt ich. »Du bist ein dummes Tier«, rief der mondsüchtige Philosoph. »Eine feine Erklärung, die du mir da gibst. Für Geschöpfe deinesgleichen mag sie vielleicht gut genug sein. Aber meinst du, dass wir uns mit so einfältigen Erklärungen befriedigen lassen?« Gesetzt, die Sache verhielte sich, wie du sagst, was geht das mich an? Dein Honigtopf soll mich wahrlich nicht abhalten, nachzuforschen, wie die nämliche Naturbegebenheit auch ohne Honigtopf hätte erfolgen können. Und so fuhr der weise Mann fort, der Vernunft und seiner Köchin zu Trotz, eine Ursache, die nicht tiefer als in einem Honigtopfe lag, in dem unergründlichen Brunnen zu suchen, worin, seinem Vorgeben nach, die Wahrheit verborgen liegt. Bis eine andere Grille, die seiner Phantasie in den Wurf kam, ihn zu andern, vielleicht noch ungereimtern Nachforschungen verleitete. Doch, wie lächerlich auch diese Anekdote ist, so ist sie doch nichts gegen die Probe von Klugheit, die er ablegte, als im abgewichenen Jahre die Oliven in Thracien und allen angrenzenden Gegenden missraten waren. Demokritus hatte das Jahr zuvor, ich weiß nicht, ob durch Punktation oder andere magische Künste, herausgebracht, dass die Oliven, die damals sehr wohlfeil waren, im folgenden Jahre gänzlich fehlen würden. Ein solches Vorwissen würde hinlänglich sein, das Glück eines vernünftigen Mannes auf seine ganze Lebenszeit zu machen. Auch hatte er anfangs das Ansehen, als ob er diese Gelegenheit nicht entwischen lassen wollte. Denn er kaufte alles Öl im ganzen Lande zusammen. Ein Jahr darauf stieg der Preis des Öls, teils des Misswachses wegen, teils weil aller Vorrat in Demokrits Händen war, viermal so hoch, als es ihm gekostet hatte. Nun gebe ich allen Leuten, welche wissen, dass viermal mehr als eins sind, zu erraten, was der Mann tat. Können Sie sich vorstellen, dass er unsinnig genug war, seinen Verkäufern ihr Öl um den nämlichen Preis, wie er es von ihnen erhandelt hatte, zurückzugeben? Wir wissen auch, wie weit die Großmut bei einem Menschen, der seiner Sinne mächtig ist, gehen kann. Aber diese Tat lag so weit außer den Grenzen der Glaubwürdigkeit, daß die Leute, die dabei gewannen, selbst die Köpfe schüttelten, und gegen den Verstand des Mannes, der einen Haufen Gold für einen Haufen Nußschalen ansah, Zweifel bekamen, die, zum Unglück für seine Erben, nur zu wohl gegründet waren. Ende von viertes Kapitel.